Die Kunst einzuschlafen oder die Kunst, sich selbst Langeweile zu machen. Von Moritz Gottlieb Saphir. Es gibt eine große Kunst, sich selbst auszuschlafen, aber es gibt eine noch größere, noch schwierigere Kunst, einzuschlafen. Das ist eine Kunst, die man im buchstäblichen Sinne des Wortes nur im Schlafe lernen kann. Und wenn man über diese Kunst ganze Nächte lang wacht, so lernt man sie erst recht nicht. Die Kunst einzuschlafen ist eigentlich nichts als die Kunst, sich selbst Langeweile zu machen. Es gibt keinen größeren Beweis von der Eigenliebe und von der Eitelkeit der Menschen, als wenn sie sagen, ich kann bei Nacht nicht einschlafen. Das ist nichts als ein Beweis, wie gut sie sich mit sich selbst unterhalten, wie amüsant und geistreich sie ihre eigenen Gedanken finden. Wenn man in großer Gesellschaft ist, so läuft man oft alle Augenblicke Gefahr, sogleich einzuschlafen. Ist man aber allein, abends, im Bette, mit niemandem beschäftigt als mit sich, hört man nichts als das, was man sich selbst sagt, in Gedanken oder in Monologen, da ist man entsetzlich wach und munter. Oh, unbegreifliche Selbstliebe und Selbstgefallung! Im Schlaf gehen die Geschäfte des Herzens und der Lunge nach wie vor fort. Das Herz mag als des Tages über gute oder schlechte Geschäfte gemacht haben, der Schlafe ändert nichts und dennoch kann ein bewegtes Herz es schwer zum Einschlafen bringen. Allein ein ganz gesundes Herz schläft gar nicht, es schnarcht nur zuweilen. Also, die Kunst einzuschlafen erfordert erstens, dass man kein Herz habe. Das Herz ist die Unruhe im Menschen und mit Unruhe kann man nicht einschlafen. Zweitens, dass man nichts denke, denn Denken ist ein Andrang von lebensschädlichen und organismuszerstörenden, bösen Einflüssen nach dem Kopfe. Und zum leicht und bald Einschlafen gehört eine bequeme, der geistigen und leiblichen Ruhe zuträgliche Leerheit des Kopfes. Drittens, dass man nichts besitze, dass man weder im Herzen noch im Kopfe noch im Koffer etwas habe, überhaupt, dass man auf der ganzen Welt nichts besitze, der Besitz, jeder Besitz, es sei auch nur der eines Dukatens oder eines Hauses oder eines Herzens oder auch nur eines Talentes, dieses gefährliche Schieß- und Mordgewehr, hebt die freie Wirksamkeit der Seele nach innen auf, richtet sich auf die Außenwelt und zerstört allen Schlaf. Um zu jeder Zeit leicht und schnell einschlafen zu können, gehört vor allem, dass man kein Vermögen, weder in barem Gelde noch in Grundstücken habe und doch auch kein Börsenspekulant sei, dass man nichts und niemand auf der ganzen Welt liebe, für niemand Sorge trage und sich um keines menschliches Wesen Wohl und Weh zu bekümmern habe. Dass man sich gar keines Talentes bewusst sei, dass man die sichere Überzeugung habe, morgen früh, wenn ich aufstehe, bin ich ein so dummer Kerl und ein talentloses Wesen, wie es nur eines unter der lieben Sonne geben kann. Wenn man bei allem diesen nicht gegessen hat, bloß ein Glas Zuckerwasser trank, sich leicht bedeckt, eine weiche Matratze hat und nicht lesen kann, dann kann man sich der Hoffnung überlassen, leicht einzuschlafen. Wie viel Mittel gibt es nicht und zählt nicht Jean-Paul her, um schnell einzuschlafen, die Fensterscheiben zählen, das einmal eins lernen, die Punkte in den Tapeten berechnen, eine gewisse Melodie so lange immer von neuem summen, mit dem Finger das Antlitz herumfahren und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es geht diesen Mitteln wie allen Hausmitteln, sie sind alle recht gut, aber sie nützen alle nichts. Es ist ein großes Unglück, dass sich die Menschen so gut mit sich selbst unterhalten. Man ist so seelenvergnügt, wenn man keinen anderen Zuhörer hat als das Kopfkissen. Das Kopfkissen gähnt uns nicht ins Angesicht, das Kopfkissen hört uns geduldig zu und wer am besten zuhört, ist der beste Gesellschafter. Von was spricht der Mensch mit dem Kopfkissen? Von sich, von sich, von sich. Kann man bei einem so interessanten Gespräch einschlafen? Das wäre eine Beleidigung an sich und sich selbst beleidigt kein Mensch so bald. Ich kenne Schriftsteller, die mit dem Vorlesen ihrer eigenen Schriften ganze Gesellschaften eingeschläfert haben. Sie selbst lesen sich ihre Werke aber selbst alle Nacht vor und es kommt ihnen kein Schlummer in die Augen. Ich kenne andere, die eine Sucht zum Anekdotenerzählen haben. Wenn sie dieselben in Gesellschaften erzählen, so schlummert der auftragende Bediente im Gehen plötzlich ein, die Natur selbst fängt zu gähnen an und Todesschlaf herrscht ringsum. Dieselben wiederholen sich diese Anekdoten alle Nacht allein im Bette und unterhalten sich dabei so köstlich, dass sie nicht einzuschlafen imstande sind. Ich komme nun zurück, dass die leidige Selbstliebe der Feind ist, warum Menschen nicht einschlafen können. Ich kenne Menschen, die, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, eine solch narkotische Einwirkung machen, dass man sich an das erste beste Haus anlehne und schlummern muss, bis diese vorüber sind, und diese Menschen klagen auch, dass sie nicht einschlafen können. Sie müssen also notwendigerweise nachts ganz aus sich heraustreten und sich für ein anderes Individuum halten. Man sagt, um bald einzuschlafen, müsse man das Licht auslöschen. Unsinn. In Gegenden, wo gar kein Licht herrscht, hört man auch die Klage: Ich kann gar nicht einschlafen. Das Licht ist kein Hindernis des Schlafes, denn der erste Mensch ist sogleich nach der Erschaffung des großen und des kleinen Lichtes eingeschlafen. Dass aber der erste Mensch so bald und so leicht einschlief, ist ein Beweis für meinen Ausspruch, man muss gar kein Vermögen besitzen, niemanden lieben, nichts wissen, nicht lesen können und unverheiratet sein, um bald und schnell einzuschlafen. Dass aber das Licht am Einschlafen nicht schadet, beweist der Umstand, dass manche Menschen gerade in der Gesellschaft der größten Lichter am ehesten einschlafen. Ja, dass das Licht durchaus dem Einschlafen zuträglich ist, geht auch daraus hervor, dass man tausend und tausende Dinge, Prozesse, Untersuchungen usw. so weiter je eher einschlafen lässt, je greller das Licht ist, in welchem sie erscheinen. Ich glaube, gerade im Finsteren kann man gar nicht einschlafen, denn Schlafen heißt Sinnesempfindungen unterbrechen, aufhören machen. Und gerade im Finstern werden die Sinnesempfindungen am meisten wachgehalten. Ich für meinen Teil, ich finde nie mehr Lust zu schlafen als bei einer Illumination, bei einem Feuerwerk, und die Feuerspitzen sind manchen Orten nie von einem tieferen Schlaf befallen als bei einem hellen Brande. Ein Betrunkener schläft sogleich ein, und der ist doch lichterloh illuminiert. Je leichter die Fantasie des Menschen ist, desto eher schläft er ein, je farbloser sie ist, desto weniger. Darum schläft die Jugend viel, das Alter wenig. Ich weiß, das ist eine sachliche Anwendung, allein ich rede jetzt aus dem Schlaf und will versuchen, mich in den Schlaf zu reden, denn ich schreibe diesen Aufsatz nämlich im Bett. Ich glaube, man fühlt es ihm an, dass ich nicht schlafen kann. Ich hab doch nichts, weder Dukaten noch Liebe, besitze auch kein Talent, bin unverheiratet, kurz ein Eigentümer aller Erfordernisse zum Schlaf und kann doch nicht schlafen. Wie? Sollte ich auch Wohlgefallen an meiner eigenen Gesellschaft finden? Nicht möglich. Ich habe mir etwas aus meinen Schriften vorgelesen und bin doch nicht eingeschlafen. Da dachte ich, das sind alte Sachen, die wirken nicht so, frische Mittel sind wirksamer, und schreibe mir frisch dieses Opiate. Allein schon sind alle Leser um mich eingeschlafen, und ich bin noch munter, so wach. Es ist entsetzlich. Dreimal habe ich mir das Geschriebene schon vorgelesen, und kein Schlaf kommt in mein Auge. Ich bin nicht imstande, mir Langeweile zu machen. Ich muss heute Nacht schon durchwachen, alter lieber Leser. Eingeschlafen bist du schon, schlaf also gut aus.